ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir werden إن شاء الله heute ein Thema erklären, und zwar die religiöse Situation in Arabien vor dem Islam, wie die Araber vor dem Islam waren und wie das in Mekka gewesen war, weil wir über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen, und deshalb ist es wichtig, in diesem Zusammenhang das zu lernen. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede erstmal auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch. Deshalb sollte man Geduld, barakallahu fikum, haben. التدين غريزة في الإنسان. التدين غريزة في الإنسان. والعرب كان عندهم أيضا دين قبل الإسلام، بقايا ديانة إبراهيم عليه السلام، ولكن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان السائد في جزيرة كان السائد السائد في جزيرة العرب الوثنية، يعني الوثنية كانت هي السائدة في جزيرة العرب، وقد كان معظم العرب يعبدون الحجارة من الأصنام والأوثان، وكانوا ينصبون الهياكل أو الأبنية ويذبحون عندها. منهم من كان يعبد شجرة كبيرة، ومنهم من كان يعبد صنما، وكان فيهم بقايا من الموحدين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، والذين هم كانوا أبناء إسماعيل عليه السلام وذرية إسماعيل عليه السلام. أما كيف نشأت الوثنية في بلاد العرب، فقد ذكرنا المرة الماضية أن العلماء اختلفوا في نشأة عبادة الأصنام في جزيرة العرب، فقال فريق منهم إن أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي الخزاعي كان رجلا غنيا، كان عنده من المال الكثير، وكان جوادا، يعني كان ينفق ويعطي، كان كريما جدا، فذلك كانت الناس تسمع له. فأتى بالأصنام من بلاد الشام ووضعها في مكة، هذا قول. القول الثاني أن عمرو بن لحي كان له تابع من الجن يقال له أبو ثمامة، فقال له فأتاه ليلة فقال له أجب أبا ثمامة، قال لبيك من تهامة، قال أدخل بلا ملامة، قال أتي سيف الجد جدة تجد آلهة معدة فخذها ولا تهب وادعو إلى عبادتها تجب، ففعل ذلك وأتى بالأصنام التي كانت في زمان نوح عليه السلام فعبدها الناس. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند أول من سيب السوائب وعبد الأصنام عمر بن لحي الخزاعي. وهناك رأي آخر، ألا وهو أن عبادة الأصنام بدأت في الجراهمة، في الجراهمة، وقصة ذلك أن رجل كان يدعى إيساف زنى فجر بامرأة اسمها نائلة في الكعبة، فقالوا مسخا حجرين، ففيما بعد ذلك عبدهم الناس. وقيل أن نشأة الوثنية في جزيرة العرب بدأت بأنهم كانوا من حبهم لمكة إذا خرجوا من مكة أخذوا حجرا من الحجارة ووضعوه وطافوا حولها، وبذلك يعني عبدوا الحجارة. ومنهم من قال لا، الأمر كان يعود إلى أنهم يعني أنهم أتوا بهذه الأصنام، تعلموا ذلك من أخوان من آخرين وأتوا بهذه الأصنام، وكل قبيلة من العرب أخذت صنم، مثلا اللات لقبيل كان في الطائف، ود كان لكلب، هبل كان بجوف الكعبة، العزى كان بوادي نخلة وهي شجرة، ومنات كانت على البحر الأحمر إلى غير ذلك. وكانوا طبعا يعتمدون على الأصنام اعتمادا شديدا، فكان الواحد منهم يعني يصنع الصنم من التمر إذا ما وجد شيء، فإذا جاع أكل ذلك الصنم، أو يعني كانوا يصنعونه بأي شيء. فمرة شاف شاعر ثعلب يبول على يعني على صنم، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فإذا كان منهم من يفكر في هذا الشيء أنه لا يجوز ولا ينبغي. Wir reden über die religiöse Situation bei den Arabern vor dem Islam. Und hier, wenn wir die Araber erwähnen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser Prophet des Islam, der war in Mekka und die Mekkaner waren Araber. Deshalb reden wir haben schon gesprochen über die politische Lage, die gesellschaftliche Lage, das System bei den Arabern, haben wir das erwähnt, und wollten wir natürlich dann über die religiöse Situation und Lage der Araber vor dem Islam erklären. Eigentlich Religion oder Religiosität bei den Menschen ist eine angeborene Veranlagung, die jeder von uns hat. Das wird jeder Mensch hat in sich etwas, der ihn zur Religion treibt, dass er eine Religion haben sollte. Oder mindestens bestimmte Urteile, bestimmte Rituale, die man im Leben praktiziert. Und das ist sozusagen veranlagt bei den Menschen. Aber manche Menschen nehmen das an und die praktizieren die Religion, andere Menschen wollen die Religion nicht praktizieren. Und das ist der Unterschied zwischen den Menschen, die denken und die richtig denken und nach Beweisen suchen, und den Menschen, die nur leben wollen, der sagt, ich lebe nur um Essen, um zu essen, um zu trinken, um zu schlafen, um zu arbeiten. Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der wirklich nach dem Sinn sucht, und zwischen einem Menschen, der nach dem Sinn nicht sucht, ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der denkt und redet und versteht, was er macht, und ein Tier, der nur von Begierden und von Instinkten geführt wird. Das System oder Religiosität bei den Arabern war dabei, weil Ibrahim a.s. und Ismail a.s., beide Propheten, die haben Al-Ka'ba gebaut. Ibrahim a.s., Abraham und Ismail a.s., Ismail, die haben Al-Ka'ba gebaut. Und die Kinder von Ismail a.s., sie haben natürlich Allah allein und einzig angebetet. Sie waren Muslime. Aber mit der Zeit hat die Religiosität nachgelassen bei den Leuten. Und so haben die Araber dann Götzen angebetet. Das heißt, allgemein könnte man sagen, vor dem Islam, das wird in Jahiliyya, vor der islamischen Zeit, waren die Araber Götzendiener. Waren die Araber allgemein Götzendiener. Die haben Götzen gehabt, Bäume, Steine oder Statue, die sie gebaut haben. Und so haben sie das angebetet. Aber wie kam das dazu, dass die Araber Götzen angebetet haben, obwohl die Religion von Ibrahim und Ismail gekannt haben? Da haben die Gelehrten unterschiedliche Auffassungen diesbezüglich, unterschiedliche Ansichten. Erstmal, wir müssen etwas erklären. Ibn Abbas, radwanallah alayhi, der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu sagte, zwischen Adam, der Vater von Menschen, und Noah, der erste Prophet und Gesandter Gottes, zwischen ihnen gab es 10 Hunderte, 10 Jahrhunderte, das sind 1000 Jahre. In diesen 1000 Jahren haben die Leute Allah richtig angebetet. Es gab keine Götzen. Aber in dem Volk von Nuh a.s., von Nuh a.s., in seinem Volk, gab es gute Menschen, die waren gute Menschen, die angesehen waren. Sozusagen diese Leute, die Weisheit haben. Als diese Leute starben, kam der Teufel zu dem Volk von Nuh. Und er hat ihnen gesagt, ihr werdet diese Leute vergessen. Am besten ist, ihr macht für sich Statue. Dann haben die Leute Statue gebaut für diese guten Menschen. Jahre später, 10 Jahre, das wird jetzt, Jahre, die sind vorbei und vergangen, dann haben die Leute angefangen, diese Statue anzubeten. Anstatt, dass sie Allah anbeten, die haben diese Statue angebetet. Und diese hießen Suwa, Wad, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasr, diese gute Leute hießen so. Aber die Leute haben das als Götzen dann angenommen und die haben diese Götzen angebetet. Später kamen, dann hat Allah Propheten gesandt, ein nach dem anderen. Diese Propheten kamen, damit sie den Leuten erklären, dass sie Allah allein und einzig anbeten müssen und sie dürfen keine Statue oder keine Menschen, keine Bäume, keine Steine anbeten. Nur Allah subhanahu wa ta'ala darf angebetet werden. Dann, wie kam es zu Arabien, dass die Leute Götzen angebetet haben? Wir haben erzählt, Ibrahim a.s., Ismail a.s. haben Al-Kaaba gebaut und die Leute dort in Mekka, die haben Allah angebetet. Jahre sind vergangen und vergangen, dann hat die Religiosität nachgelassen und die Leute haben angefangen, Götzen anzubeten. Aber wie kam es dazu, dass die Leute Götzen angebetet haben? Die Gelehrten haben verschiedene Meinungen dazu. Erstens, die erste Meinung. Der erste, der Götzen in die arabischen Ländern oder nach Mekka gebracht hat, hieß Amr ibn Luhay Al-Khuzai, Amr, Sohn von Luhay, von Khuza'ah. Der hieß Amr Al-Khuzai, so hieß er. Der war ein Führer in Mekka. Und dieser Mann war sehr reich, sehr reich. Und er hat sehr viel gespendet, der hat den Leuten sehr viel gegeben. Er war so großzügig, dass alle Leute, die könnten ihm nicht Nein sagen. Warum? Er hat am Tag des Opfers, Opferfest, er hat 10.000 Kamele geschlachtet und gespendet. So ein Mann, ich meine, die Leute können ihm nicht sagen Nein. Deshalb hat er die Götzen geholt und er hat das in Mekka getan. Und so haben die Leute das angebetet. Aber wie hat er das gemacht? Es gibt hier zwei Meinungen. Die erste Meinung ist, er war in Syrien und er hat dort gesehen, dass die Leute Götzen anbeten. Das hat ihm gefallen, was sie tun. Dann hat er diese Götzen mitgenommen und er hat die nach Mekka gebracht. Und weil er großzügig war, die Leute haben nicht gesagt. Das ist eine Meinung. Die andere Meinung, dieser Amr ibn Luhay hat ein Djinn. Was bedeutet Djinn? Djinn, die sind diese Geister, die wir nicht sehen können. Die sind aus Feuer. Dieser Djinn, der hat sozusagen ein Partner von Djinn. Dieser Djinn kam zu ihm einmal. Der hat ihm gesagt, gehst du nach Jidda? Jidda ist eine Stadt in Saudi-Arabien neben Mekka. Gehst du nach Jidda und dort findest du Götzen. Du nimmst diese Götzen und du bringst das nach Kaaba, schwarzes Haus, nach Mekka. Und du sagst den Leuten, ihr sollt diese Götzen anbeten, dann werden die Leute das tun. Er hat das getan. Er ging nach Jeddah, er hat diese Götze gefunden, er hat die mitgebracht, er hat das in Mekka getan und so haben die Leute das angebetet. Und das waren diese gleichen Götzen oder Statue von den guten Menschen von Volk Nuh a.s. Das sind diese Wad, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Das sind jetzt eine Meinung bezüglich Amr ibn al-Luhay. Dann gibt es noch etwas, haben die Gelehrten gesagt, der Grund, dass die Araber Götzen angebetet haben. Und zwar, ein Mann hieß Isaf. Isaf hat Unzucht. Unzucht, das bedeutet, er hat mit einer Frau Geschlechtsverkehr gehabt. Ohne Heirat, ohne Vertrag, ohne Heirat. Er hat, das wird wie die Leute heute zu machen, der hat eine Freundin, der nimmt das, ohne Heirat, ohne gar nicht, und das ist verboten eigentlich. Dieser Isaf hat mit Naila Unzucht wo in Al-Kaaba vorgenommen. Und da haben sie gesagt, die wurden zu Steine geworden. Und die Leute später haben diese Steine angebetet. Dann gibt es noch eine dritte Meinung. Die Araber haben Mekka so geliebt, so geehrt, sie könnten Mekka nicht verlassen. Als jemand Mekka verlassen hat, der hat Stein mitgenommen aus Mekka. Und der hat das getan und der hat um diesen Stein, der ist gelaufen um diesen Stein. Und später haben die Leute diese Steine als Götzen angenommen. Dann vierte Meinung. Die Araber haben das bei den anderen gesehen, wie sie das machen. Dann haben sie selber, die wollten das eigentlich nachmachen. Deshalb hat jedes Volk sozusagen eine Statue oder ein Baum, einen Stein gemacht, haben sie das anbeten. Was haben die aber gemacht, die Araber? Subhanallah. Die haben aus Datteln manchmal Götze, aus Datteln Götzen hergestellt. Und die haben das getragen und die haben diese Götzen angebetet. Als jemand von ihnen Hunger gehabt hat, der hat seine Götze gegessen. Ja, so haben sie das getan. Ja, wirklich. Die haben das gegessen. Und oder die haben das gebaut, so zusammen, gebastelt aus Holz und so weiter. Aus Stein, aus Holz. Und eines Tages war ein Dichter auf dem Weg. Ein Dichter war auf dem Weg. Und er hat gesehen, dass ein Fuchs auf Kopf eines Götzen oder einer Götzin uriniert. Ein Fuchs uriniert und das ist die Götze. Die Leute beten das an und Fuchs uriniert drauf. Dann sagte der Dichter, ist das ein Gott? Ist das ein Herr, dass das ein Fuchs auf seinen Kopf uriniert? Das könnte niemals so sein. Das heißt, es gab bei ihnen Leute auch, die gedacht haben. Und leider heute gibt es in bestimmten Ländern, dass die Leute Affen anbeten. Affen. Die beten Affen an. Und wenn du Urin von Affen trinken kannst, oh, dann bist du gesegnet. Oder wenn du Urin von einer Kuh trinken kannst, dann bist du gesegnet. Möge Allah uns bewahren. Deshalb, allgemein waren die Araber Leute, die Götzen angebetet haben. Aber warum haben sie Götzen angebetet? Sie haben sozusagen sie haben versucht, diese Handlung zu rechtfertigen. Wie? Dann erstmal auf Arabisch. يعني لماذا تعبدون الأصنام هم يعتقدون العرب أن الأصنام لا تخلق ولا تدبر الكون وكانوا يعتقدون أن الخالق هو الله يعني كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى فلذلك قال تعالى في سورة الزخرف آية 87 ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وهم يعلمون أن الله خلق السماوات الأرض وسخر الشمس والقمر، يعلمون ذلك. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. أي هم يعرفون، يعلمون أن الله خلقهم وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن اتخذوا الأصنام قربة، قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن نعبد هذه الأصنام فقط حتى نتقرب إلى الله، نحن نعلم أن الله هو الخالق والرازق وكل شيء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي أنهم جعلوا هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وللأسف في زماننا هذا قد جعل بعض الناس قبورا أو أحجارا أو أناسا واسطة بينهم وبين الله، فنسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. Die Rechtfertigung von den Arabern damals, dass sie Götzen angebetet haben, war, dass sie gesagt haben: Wir wissen, pass auf hier, das ist sehr wichtig. Wir wissen, dass Allah uns erschaffen hat. Wir wissen, dass Allah alles um uns erschaffen hat. Wir wissen, dass der einzige Gott Allah ist. Das wissen wir. Haben sie gesagt, das wissen wir. Aber warum habt ihr wo ist der Beweis, dass sie gewusst haben? Das steht im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wenn du diese Leute fragst, wer hat euch erschaffen? Die sagen Allah. Wer hat die Himmel und die Erde erschaffen? Die sagen Allah. Das wird, die Araber haben gewusst, dass Allah sie erschaffen hat. Aber wo ist das Problem? Das Problem ist, sie haben Vermittler eingenommen. Und diese Vermittler waren diese Götzen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala: diese Leute, was haben sie gemacht? Die haben diese Götzen als Vermittler zu Allah genommen. Sie wissen, Allah ist der Schöpfer. Sie wissen, Allah ist der Herr. Deshalb in unserer Religion Islam genügt nicht, dass man sagt, ich glaube an Gott. Das genügt nicht. Da muss man diesen Gott allein und einzig anbeten. Du darfst keinen Vermittler zwischen dir und Gott haben. Damit wir nicht das Gleiche machen wie diese Leute. Das bedeutet, warum betest du diese Götzen, diese Steine an oder diese Bäume an? Der sagt dir: Ich weiß, dass der Schöpfer Allah ist. Ich weiß, dass der Schöpfer der einzige Gott Allah ist. Aber diese Götzen sind meine Vermittler. Wenn ich diese Götzen anbete, wenn ich diese Götzen anrufe, wenn ich mich verbeuge vor diesen, ich verbeuge mich nicht wegen Steine oder Bäume, sondern ich mache das, damit ich besser kommen kann zu Allah. Und das ist natürlich absurd. Leider aber sehen wir heute in unserer Zeit, dass manche Muslime das Gleiche tun. Die gehen zu Gräbern und die verlangen von dem Verstorbenen, oder die verlangen das von Menschen, was nur Allah machen kann. Deshalb sollen wir aufpassen. Das ist das Gleiche, was die Christen machen. Die Christen sagen, durch Jesus kommst du zu Gott. Und deshalb sagen sie, du musst Jesus anbeten, damit du zu Gott kommen kannst. Und sagen Vater und Sohn und so weiter. Aber in unserer Religion, Alhamdulillah, das ist nicht logisch, was diese Leute sagen. Aber unsere Religion ist logisch in diesem Zusammenhang. Allah hat uns erschaffen. Er braucht uns nicht. Er braucht keinen Vermittler. Er hat uns Propheten wie wir gesandt. Und diese Propheten, die zeigen uns, wie wir Gott anbeten können. Das ist logisch. Aber Allah braucht keinen Sohn. Allah braucht keine Steine. Allah braucht keine Bäume. Auch wenn wir Hajj machen, wenn wir bei Al-Kaaba sind und wir machen Tawaf, das ist kein, wir machen das nicht wegen Kaaba. Wir machen das, weil das Ritual ist. Wir dürfen keinen Vermittler haben in der Religion zwischen uns und Allah. Unsere Anbetung zu Allah ist eine direkte Anbetung. Ohne Vermittler. Deshalb, die wollten das rechtfertigen, die Araber, indem sie sagen, وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في بيتن زي أن نوى دس فيا في نيمن زي ألتفى متلا دس فيا بسات سو الله ودى باي الله كومن كن. دي هاب النوخ دي أغابا إنجل und جن angebetet. كذلك عبدت العرب الملائكة والجن وكانوا يعبدون الملائكة يسموها بنات الله وكان منهم يعبد الجن كان منهم يعبد الجن والعياذ بالله. وأما الملائكة فكان عندهم يظنون يعتقدون أن الملائكة يعني نفس الشيء عبادتهم للملائكة أي لأن الملائكة مقربون وقالوا هي بنات الله فلذلك نحن. فقال سبحانه وتعالى تلك إذا قسمة ضيزة يعني هذه قسمة ضيزة أنتم ما ترضون أن يكون لكم البنات أم له البنات ولكم البنون ما لكم يعني كيف تحكمون أنتم. في سورة الصافات في سورة النجم سورة الصافات أصطفى البنات أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الولد هنا أي دعوا الملائكة ليس فقط عيسى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعمل يعني قالوا الملائكة والجن هي بنات الله أو أولاد الله فلذلك نحن نعبدها لأن تقربنا إلى الله نفس الشيء اللي قالوه النصارى في عيسى عليه السلام. دي أغب أخ منشفون إينن دي هابن إنجل أنجبيتت und manche haben die Jinn angebetet. Die Engel sind Geschöpfe Allahs aus Licht und die tun, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befiehlt. Und die haben ihre Aufgaben. Wir können sie nicht sehen. Die Jinn, die sind auch Geschöpfe, die kommen auch aber aus Licht, aus Feuer, Entschuldigung. Engel aus Licht und Jinn aus Feuer. Und diese, die Araber, manche von ihnen haben Engel angebetet oder manche Jinn. Warum? Da haben sie gesagt, diese Engel sind gut. Und wenn wir die Engel rufen, weil die auch behauptet haben, dann, die haben behauptet, diese Engel wären die Töchter Allahs. Möge Allah uns bewahren. Ta'ala Allahu amma yaquluna ulwan kabira. Da haben sie gesagt, die haben behauptet, Allah hätte Töchter und die wären Al-Malaika, die Engel. Und dann haben wir gesagt, Al-Jinn, die sind die Kinder Allahs. Und A'udhu Billah, Allah braucht keinen Sohn und hat keinen Sohn. Er wurde nicht gezeugt und er hat keinen gezeugt, subhanahu wa ta'ala. Und das ist unser Glaube im Islam. Aber diese Leute waren nicht logisch. Warum? Weil die Araber selber, die haben nicht akzeptiert, dass sie Töchter bekommen. Okay, wenn du für dich keine Tochter akzeptierst, dann wieso akzeptierst du das für deinen Schöpfer, für deinen Gott? Die haben behauptet, Allah hätte Töchter. Aber sie, die Araber, damals, als jemand von ihnen Tochter bekommen hat, der hat sie getötet. Möge Allah uns bewahren. Auch zu ihren religiösen Vorstellungen كانوا ينكرون البعث. يعني يقولوا ما في بعث خلاص ما في نحن. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر خلاص احنا هذا هو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يعني ما في خلاص نحن نموت وخلاص ما نرجع. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقالوا هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن أنكروا مسألة البعث والله سبحانه وتعالى أقرها سبحانه وتعالى. وبل أقسم الله سبحانه وتعالى لتبعثن. فذلك لما أتى أبي بن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتى بالعظم، قال له أيعيده الله؟ قال له يعيدك ويعيده ويدخلك النار، حتدخل النار أنت. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وأئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا يكبر مما في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ فسيقولون قل الذي خطر، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. أوخ بارك الله فيكم تؤيرن religiösen Vorstellung, sie haben an der Wiederaufstehung nicht geglaubt. Die haben gesagt, wenn wir sterben, dann kommen wir nicht wieder. Das wird, es gibt keine, es gibt, wir werden nicht wieder auferweckt und wir werden nicht wieder aufstehen. Und so haben sie gesagt, das ist nur dieses Leben, wir leben nur einmal und dann kommen wir nicht mehr zurück. Und so kam einer von den Führern, von den Kuffar, zu unserem Propheten. Damals in Mekka. Der hat einen Knochen mitgehabt und der hat das in seiner Hand zermalt. Ja? Und dann sagte, oh Mohammed, wird dein Herr das wieder zu Knochen machen? Der hat ihm gesagt, ja. Allah wird dich auch wieder aufwecken und er wird dich in die Hölle bringen. Und das war ein Wunder für den Propheten, dass er ihm sagt, du wirst in die Hölle kommen. Deshalb in unserer Religion ist klar, dass wir wieder aufstehen. Wir sterben, dann wird der letzte Tag kommen und dann werden wir wieder aufstehen. Und entweder kommen wir ins Paradies oder gehen wir in die Hölle. Und das ist unser Glaube. Aber diese Leute, die haben das nicht geglaubt. ومن عقائدهم إنكار الرسالة. إنكار الرسالة. كانوا ينكرون رسالة الرسل. مثلا قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أي كانوا ما يقبلون بالرسالة وأنكروا رسالة الرسل Sie haben auch die Botschaften der Propheten verleugnet. Sie wollten das nicht annehmen. Sie wollten das nicht annehmen. Das heißt, wenn man ihnen sagt, es gab Propheten, die sagen, nein, wir glauben daran nicht. Angenommen jetzt, wir sagen Jesus, Moses, die waren Propheten, diese Leute sagen, ach, das stimmt überhaupt nicht, wir glauben nicht dran. So waren die Araber. Und deshalb haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht bestätigt, was er gesagt hat. ومن عقائدهم الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام وهي قطعة من خشب، ثلاث قطع خشب مكتوب، واحدة أمرني ربي نهاني ربي، والثالثة غفل أو غفل. فإذا كان يريد يسافر، يريد يفعل شيء، شلون نحن نعمل استخارة؟ كانت الاستخارة كأنه استخارة، فيضربوها هذه ويسحب وحده الاستقسام بالأزلام، يعني يأخذ الرأي من هذا. لذلك قال تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأن تستقسموا بالأزلام. سورة المائدة. وفي سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سورة المائدة. أمرني الله نهاني الله غفل أو غفل يعني ما في يعني كانوا يعتمدون على هذا وكان واحد سادن لهذا لهبل يعني خادم لهبل يعطوه فلوس كثير ويفعل لهم هذا يستقسم ولك حبيبي أمرني ربي يعني اعمل نهاني ربي لا تعمل غفل يعني ما في فارغ فترجع تعيد دي هابن it was als religiöses genommen was diese damals vor dem Islam und zwar das waren drei Stäbe aus Holz Stäbe aus Holz und diese Stäbe es stand auf einem mein Herr hat mir befohlen bei dem zweiten hat mir verboten beim dritten nicht das bedeutet Ruffel Raffel das bedeutet sag dir nicht Einer von ihnen, als er etwas tun wollte, der ging zum Götzen, Diener. Es gab sozusagen von Götzen jemanden, der war so der Chef von den Leuten, die um diese Götze etwas machen. Das wird sauber machen und so weiter. Die gingen zu ihm, die haben gesagt, angenommen, ja, einer von ihnen will heiraten. Oder der will reisen. Der sagt ihm, schau mal, was die Götter sagen. Dann nimmt er das zusammen, der macht und dann holt er einen Stab. Wenn da drauf steht, mein Herr hat mir befohlen, das wird du es. Der gibt natürlich Geld und der gibt viele Sachen. Und leider heute machen manche Muslime das. Das ist von vorislamischer Zeit und manche Muslime tun das heute. Deshalb bei uns Würfelspiel. Ist verboten im Islam. Du tust gerne Würfel spielen. Weil das ist so in dieser Art. Und Allah hat das klar hier verboten in Surat al-Ma'ida, in Surah vom Tisch. Wie zum Beispiel Alkohol und andere Sachen. Glücksspiele und so weiter. Das heißt Al-Istiqsamu bi Al-Islam. Das heißt, sie haben sich vertraut nicht auf Allah. Sie haben Vertrauen nicht auf Allah gehabt. Sie haben Vertrauen auf diese Glückssache, was sie von den Götzen haben. Und das war für sie sehr wichtig übrigens, Al-Istiqsam bil-Islam. Dies, was ich sage. Mach nicht gleich. Und wenn gleich kommt, dann machen sie noch und noch. Und jedes Mal geben sie mehr Geld und so weiter. Auch من عقائدهم التحليل والتحريم يعني يا أخو بارك الله فيكم كانوا يحللون ويحرمون على مزاجهم على مزاجهم حتى بالنسبة للأشهر الحرم مرة يحرموا الشهر مشان لا يقاتلوا مرة يحللوه مشان يقاتلوا على كيفهم لذلك قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون auch von ihren religiösen Handlungen war dass sie bestimmte Sachen zu erlaubt erklären oder zu verboten erklären nach ihren Köpfen, nach ihren Gelüsten. Gefällt mir, sage ich erlaubt. Gefällt mir nicht, sage ich verboten. Jetzt. Nach 2 Stunden ändere das. So haben sie gemacht. Das war alles nach ihren Gelüsten. Es gab bei den Arabern Monate. 4 Monate. Du darfst in diesem 4 Monate nicht kämpfen. Ist verboten zu kämpfen. Was haben diese Leute gemacht? Zum Beispiel, die wollen in diesem Monat kämpfen. Aber das ist verboten zu kämpfen. Da haben sie gesagt, ja, dieses Monat aber ist erlaubt. Nächstes Jahr aber ist er verboten. Die haben gekämpft. Das nächste Jahr kam, die wollten noch kämpfen. haben sie dieses Jahr auch es erlaubt. Nächstes Jahr ist verboten und so weiter. Sie haben alles nach ihren Köpfen gemacht. Und leider, wenn man das heute vergleicht mit manchen Muslimen, wie sie das tun, dann findet man das Gleiche. Möge Allah uns bewahren. Es gab natürlich noch viele Sachen, was diese Leute gemacht haben. Zum Beispiel für die Götzen schlachten, die Götzen anrufen, sich verbeugen vor Götzen, beten zu Götzen und sowas, haben sie sehr viel getan. Allgemein war das bei den Arabern vor dem Islam. بالنسبة لليهودية والنصرانية في جزيرة العرب فكانت قليلة. أما اليهود فكانوا بخيبر وكانوا بالمدينة وبأطراف بعض أطراف اليمن. وأما طبعا العرب ما قبلوا اليهودية لما فيها أولا أن اليهود كانوا يقولوا هم شعب الله المختار هم أحسن شعب فالعرب ما كان يقبلوا هذا الكلام. الأمر الثاني أنه كان اليهود يتعاملون بالربا وكانوا يغدرون وكان عندهم خيانة وكان عندهم بخل وكان عندهم ما في شجاعة وما في إباء وما في كرم ولا كرامة فذلك العرب ما كانوا يحبوا هالصفات فما أخذوها ما قبلوا اليهودية. أما النصرانية فكانت موجودة بنجران شمال اليمن وفي شمال الجزيرة العربية عند الغساسنة على تخوم الشام على حدود الشام. وكذلك العرب ما قبلوها. وفي الحيرة كان عندهم كنيسة واحدة تنصر لأنه ملوك الحيرة فيما بعد لما انتصر الروم على الفرس تنصروا. ولكن يعني العرب ما قبلوا النصرانية لماذا؟ لما فيها من التعقيدات خاصة في باب الألوهية ومسألة أنه الرهبانية وكذا وهي فالعرب ما قبلوا هذا الكلام. بتسجلك يودن توم und Christen توم gab es in Arabien Judentum und Christentum? Das ist eine wichtige Frage. Warum? Weil wir in Mekka keine Juden und keine Christen gehabt haben. In Mekka gab es keine Juden und keine Christen. Aber die Juden waren in Medina, in Khaybar, in Medina und Khaybar und bestimmte Ecken in Jemen. In Jemen. Die Christen, die waren auch zum Teil im Norden von Jemen, in Najran, und die waren Süden von Syrien, das wird Norden von der arabischen Halbinsel, und manche von ihnen waren an die Grenze zu Persien. Aber die waren überhaupt nicht viel. Warum haben die Araber kein Judentum, kein Christentum angenommen? Bei Judentum haben die Araber kein Judentum angenommen, weil die Juden immer behauptet haben, sie wären das beste Volk. Und sie waren arrogant in diesem Zusammenhang. Die Araber haben das nicht akzeptiert. Zweitens, die Juden, die haben damals viel mit Zinsen gearbeitet und die waren nicht treu. Sie waren hinterlistig. Auch sozusagen Leute, die betrogen haben und die waren geizig. Und die Araber haben diese Eigenschaften alle nicht gemocht. Alle diese Eigenschaften haben die Araber nicht gemocht. Dann haben sie gesagt, wir wollen diese Religion nicht. Christentum haben die Araber auch nicht angenommen. Warum? Weil Christentum so kompliziert ist. Die haben gesagt, Gott Sohn und Gott Vater und Heiliger Geist. Die Araber haben das nicht angenommen. Weil die Araber selbst, sie haben gewusst, der Gott ist nur einer. Aber sie haben Götzen angebetet. Und deshalb haben sie Christentum hat ihnen nicht gefallen. Warum ist es wichtig, dass wir das wissen? Weil manche Lügner von diesen Orientalisten behauptet haben, dass der Prophet seine Religion von Christen, von Juden übernommen hat. Obwohl der Prophet hat solche Leute nicht gehabt in Mekka und er hat bei ihnen nicht gelernt und so weiter. Und die Araber selber, die haben Judentum, Christentum nicht angenommen. Es gab in der arabischen Halbinsel, kann هناك بشبه الجزيرة العربية بارك الله فيكم حنيفيون يعني أناس على التوحيد حنيف الحنيف هو المائل عن الشرك المائل عن الباطل إلى الحق Es gab in der arabischen Halbinsel Leute, die hießen الحنيفيون Was sind الحنيفيون? Das sind die Leute, die abweichen Was, die weichen von dem Schlechten ab, die weichen von dem falschen Glauben ab, zu richtigen Glauben, vom Schlechten zum Guten weichen sie ab. Und diese Leute, die haben noch die Gebote von Ibrahim a.s. angenommen und die haben das praktiziert. Was waren die hier? Waren die Juden oder Christen? Die waren weder Juden noch Christen, diese Leute. Diese Leute, die haben gesagt, es gibt einen einzigen Gott und die haben geglaubt, dass es einen Prophet geben wird und sie waren gute Leute allgemein. Das heißt zum Beispiel, ich sage dir ein Beispiel, ja? Was sind diese Leute? Ein Dorf, das ganze Dorf gehen zu Gräbern und dann gibt es zwei im Dorf, zwei Leute, sagen dir, nein. Du kannst Grab besuchen, aber du darfst nicht vor einem Grab Niederwerfung machen. Du darfst nicht beim Grab schlachten. Du darfst nicht von einem Verstorbenen verlangen. Das geht nicht im Islam. Wie werden diese Leute angesehen im Dorf? Das ganze Dorf schlachtet beim Grab. Das ganze Dorf verlangt vom Verstorbenen. Aber diese Leute sind komisch für die Leute. Und diese Hanifiyun, die waren komisch für sie. Einer hieß Qus, auch Qis ibn Sa'ida al-Iyadi. Qus, barakallahu fikum, oder Qis ibn Sa'ida, das war ein sehr bekannter Mann bei den Arabern und der war sehr gut. Der war sehr gut. Und dieser Mann ist, der Prophet hat gesagt, ich hab ihn gesehen, der hat sehr Schönes gesagt. Und man sagt, dieser Mann ist sozusagen, der ist gestorben, bevor der Prophet Muhammad s.a.w. zum Propheten geworden ist. Und er war ein Mann, der sehr gut war. Qas ibn Sa'id. Es gab noch einen, der hieß Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Barakallahu fikum, Qas ibn Sa'id al-Iyadi, كان من الموحدين. كان من الموحدين كان يدعو إلى توحيد الله وعبادة الله وترك عبادة الأوثان وكان يؤمن بالبعث بعد الموت وكان يعلم أنه سيأتي نبي فهذا من الأناس اللي كان فيهم يعني اللي كان من الموحدين وكان من أذكى العرب ومن أحكم العرب قس ابن ابن قس أو قس ابن ساعدة الإيادي الثاني زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم الفاروق زيد بن عمرو بن نفيل أيضا هذا بارك الله فيكم ما كان يأكل من الذي يذبح على للأصنام كان يعبد الله وكان يدعو إلى عبادة الله وكان يعلم أنه سيكون هناك نبي فكان يظن نفسه النبي كان يظن نفسه النبي وكان يسجد على راحلته يقول لو أعلم كيف أعبدك يا ربي لعبدتك ولكن هكذا أعبدك أنا فلما سمع باليهود والنصارى تنصر ولكنه لما سمع مقولتهم في إبراهيم وكذا وهي فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم يعني ما أريد أكون على دينهم لأنه عندهم شرك ولكن وكان إذا أراد العرب أن يقتلوا بناتهم كان يفدي البنات يعطي نقود ويأخذهم البنات ويربيهم هو فأراد هذا أن يؤمن عفوا ليس هو اللي كان يريد فأراد أن يؤمن ولكنه قتل قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذكر بعض أهل العلم أنه مات على دين إبراهيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه مات على دين إبراهيم رحمه الله هكذا بارك الله فيكم دن زيد بن عمرو بن نفيل أين من؟ دفاع بايدن أغبان دفاع أخذي قوتة من؟ Und dieser Mann hat auch an Allah geglaubt, hat an Allah geglaubt und er hat von den Schlachten von den Götzendienern nicht gegessen, als sie etwas geschlachtet haben, weil sie das für die Götzen geschlachtet haben. Die Leute damals, sie haben ihre Mädchen, ihre Töchter, sie haben das lebendig begraben. Sie haben das lebendig begraben. Und der hat davon nie gegessen. Der hat davon, Entschuldigung, der hat dem Vater Geld gegeben, dass der Vater sein Mädchen nicht tötet. Und er hat das selber sozusagen groß erzogen. Er ging zu den Juden. Er hat von ihnen gehört, er wollte Jude werden. Dann ging er zu Christen. Er hat von ihnen gehört. Als er die Juden, die Christen gehört hat, was sie gesagt haben, der hat gesagt, oh Allah, ich bin, oder ich nehme die Religion von Abraham, a.s. Ich will nicht Jude werden oder Christ werden. Ich bleibe bei der Religion von Ibrahim, a.s. Der wollte Muslim werden. Der hat gehört, dass der Prophet gekommen ist. Der wollte Muslim werden. Als er gekommen ist, dann ist er auf dem Weg getötet worden. Und es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet gesagt hat, möge Allah ihm Barmherzigkeit schenken. Von den Leuten auch, Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, das ist klar, Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, ma'ruf, ya akhwa, ibn Am Khadija, Ridwan Allah alayha, kana mimman tanassara fil jahiliya wa kataba al-ibraniya, وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك يا ليتني فيها جذعا ليتني فيها حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله أو مخرجهم قال نعم والظاهر أنه توفي قبل أن يعني يبعث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيته في الجنة في ثياب حرير فالله أعلم ورقة بن نوفل هو من أهل الجنة ورقة بن نوفل بارك الله فيكم war der Cousin von der Frau von unserem Propheten Khadija und dieser Mann ist Christ geworden und konnte Hebräisch lesen und schreiben und der Prophet ist zu ihm gegangen als der Prophet die Offenbarung bekommen hat und hat ihn gefragt wie ist das? Er hat ihm gesagt, ja du, das war Gabriel, der zu dir gekommen ist. Und dann sagte Waraqa, ich hoffe, dass ich junger Mann wäre, wenn dein Volk dich vertreiben oder vertreibt von deiner Stadt. Der sagte ihm, werden mein Volk mich vertreiben? Der hat ihm gesagt, ja, jeder, der mit deinen Wörtern gekommen ist, wurde nicht in seine Stadt gelassen worden. Deshalb haben die Leute, Waraqa ibn Nawfal sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe ihn im Paradies gesehen mit Seide, Bekleidung. Der vierte, Al-Rabi' Umayya ibn Abi Salt. Aydan kann er du'il al-Tawhid wa kada, kann er zunnefse wa anna huwa al-Nabi. Kann er zunnefse wa anna huwa al-Nabi. Falamma bu'ith al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila lahu, lish ma tabi' al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال استحي من نسياتي ثقيف كنت أقول لهم أنا هو النبي فكيف أفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم وقيل آمن شعره وكفر قلبه es gab noch einen der hieß Umayya ibn Abi Salt الثقفي. Er war auch von den Leuten, die Allah angebetet haben, allein und einzig. Und er hat gedacht immer, dass er der Prophet wäre. Der wird Prophet sozusagen, hat er immer gedacht. Als der Prophet Muhammad s.a.w. zum Propheten erklärt worden ist, haben die Leute ihm gesagt, ja, der Prophet ist da, du musst ihm folgen. Dann sie sagt, nein, ich schäme mich vor den kleinen Mädchen von Thaqif, von seinem Stamm. Ich hatte ihnen immer gesagt, ich werde dieser Prophet werden. Oder ich werde dieser Prophet sein. Aber jetzt kann ich nicht machen. Die Gelehrten sagen, sein Herz hat geglaubt, aber Entschuldigung, sein Gedicht, richtiger Glaube, aber sein Herz hat den Glauben nicht angenommen. Und er hat den Islam nicht angenommen. Aber der war vor dem Islam sozusagen von den Leuten, die Allah angebetet haben. Inshallah, wir werden hier stoppen. Wir werden hier stoppen. So haben wir, barakallahu fikum, über die religiöse Situation bei den Arabern. Es ist sehr wichtig für die Unterrichte, die später kommen. Weil wenn wir später kommen, über Islam reden, dann werden wir auch diese Sachen benutzen, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wenn man Fragen hat, dann bitte schön. Das nächste Mal reden wir über die Gesellschaft. Wie war die Gesellschaft bei den Arabern vor dem Islam? Und wir reden über die Frau. Wie die Frau war vor dem Islam und was hat der Islam dann der Frau gegeben. Und dann reden wir über Verhalten und Benehmen der Araber. 24 ساعة نايم فاق بيحكي نسأل الله السلام شيخ عبد القادر نعم هل في فراغن بيتي شون عندكم أسئلة تفضلوا ما عندكم يلا نعم Natürlich, die haben die Religion Ibrahim a.s. angenommen. Die haben die Religion von Ibrahim a.s. angenommen in diesem Zusammenhang. Und das war bei Zayd ibn Amr ibn Nufail. Der hat gesagt, ich nehme die Religion Ibrahim a.s. Weil die Araber Christentum und Judentum nicht akzeptieren wollten wegen dieser Komplexität, was drin ist. Verstehst du? Das ist, da könnten sie das nicht hier annehmen. Na. طيب, zum Thema, was wir gemacht haben, haben die Brüder und Schwestern 5 zu diesem Thema, was wir heute besprochen haben. Andere Themen nicht, allgemeine Fragen nicht, nur zum Thema religiöse Situation der Araber vor dem Islam. Ja. قد يكون فيما بعد من أحفاده من عبد الأصنام قد يكون من أحفاده طيب ما العلاقة ما لهاش علاقة يا حبيبنا Ihr könnt mir die Fragen schicken. Direkt. Man sollte mir die Fragen schicken, wenn man Frage hat zum Thema, was wir gemacht haben. Da kann man mir das schriftlich schicken, inshallah. Die Brüder hier in der Moschee, wenn du mal ein Konshi, subhanakallah, bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ihr könnt gehen. Fika barakallah. Morgen gibt es keinen Unterricht. Dakika. Gadan ma fi dars. لأنه أنا غدا مو موجود. Morgen haben wir in Holland ein Seminar. هذه بالباب ينطيني هي خطية دقيقة. هذه ما في هذه مونغو مونغو هذا مونغو هذا مونغو با. هي تنتين مو كثير. ليش إيش أوفر لك زوج؟ كوسا هلا ما أجيب شيء ما ضيفك أنا كوسا. قول يا بدي شوف فيها. ما فيها شيء. ما فيها شيء؟ لا. هي اللي والمرتي هذا بالباب عامل هي. عليكم السلام تمام. شبعت نام حبيبي. عليكم السلام. موغل اسكان وانت ريفت علشان هولند بندن وانت ريفت ان شاء الله اب مونتاك ريدا اختن اوض غايز. اوكي السلام عليكم. خلاص بلد اخا خلاه يفعل العب. ما هو طلع له. أخي أروح. مومنت يتس بانتفوت إيش دي فراغن ام انترنت. كلامه متنوع دي بغيدا شفستن دي جين دي بغيدا دي فولن جين دان. كلامه مت بتاع. هو قدول. نعم. ايش في؟ بعد الصبح. روح. أيوة مثل ما كان يقال. بكرة الصبح بعدين هودا ندخل اللي جوا. دينا قد افخاق هاد دي كان مية دس ديركت شكل. نعم اليوم الصبح ما جيت قلنا نايم لمت كثير خير ان شاء الله. دوش عليكم السلام. طبعا قمت اليوم كان كثير. طيب خير ان شاء الله. عليكم السلام. طبعا ما في مشكلة دي أسف خاقة. خلاص وطي صوتك انت وياه اطلعوا حكوا برا او بالعربي هذه الكلمة اللي قلتها. عليكم السلام. طيب كنتي مش قوتي بارك الله فيكم من الانترنت. طيب خير ان شاء الله. وما فخاقه قشتلت هات دان زولت من قدولت ها ايش فيدي ان شاء الله دي فخاقه بانتفوتن بإذن تعالى. طيب دي استفخاقه تسم تيما ان شاء الله كيف هم. عليكم السلام. كان انكس فو دان افخاوة كان انكس فو دفخاوة شماني انشايدة في دي سيلفا. طيب الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. دي استفخاقة تسم تيما دو تستيرست فوهن ungefähr und wir nehmen sie nur als Vermittler um Allah näher zu sein. Kannst du bitte inshallah sagen wo dies genau steht? Ja, das steht in Surat al-Zumar. In Surat al-Zumar, die Surah 39, die Ayah 3. Die Ayah 3. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Da steht, du kannst in Surat al-Zumar, die Surah 39 ist die Zumar. Inshallah, die ist die Surah 39. Die zweite und dritte Ayah. طيب, das ist eine Frage zum Thema. Wir haben heute drüber gesprochen, vor dem Islam waren. Vor dem Islam waren. طيب. Genau. Das ist die Ayah. Ich habe gesagt, erstmal Fragen zum Thema. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, hat man zum Thema, da hat man zum Thema keine Fragen mehr. Die anderen Fragen, die ich bekommen habe, die sind außerhalb des Thema. Okay, ich fange Reihenfolge nach. Auch wenn die keine Fragen mehr schicken erstmal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تخبرنا يا شيخ هل صحيح أنه كان قبل رسول عليه الصلاة والسلام من اسم محمد وأحمد؟ نعم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه محمد، كان فيه محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم أنه كان هناك أربعة أو خمسة اسمهم محمد. Die Frage ist, gab es vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Arabien Leute, die heißen Muhammad? Ja, es gab vier oder fünf Leute, die heißen auch so. Aber das hat nichts zu sagen. طيب. Jede Frage, die hier im Text, im Haupttext geschrieben wird, wird nicht beantwortet und wird ignoriert, okay? Wafika barakallah. طيب. Was meinst du, wie ist das mit den drei Stöcken bei den Mushrikin? Wie ist das mit drei Stöcken von Muslimin? Jede Frage, die im Haupttext geschrieben wird, wird ignoriert. Jetzt die Frage, was meinst du mit diesen drei Stöcken bei Mushrikin? Vor dem Islam gab es bei den Götzendienern, es gab sozusagen wie Tempel, ja? Und in diesem Tempel gab es Götzen in diesem Tempel. Und es gab für diese Götzen, es gab Leute, die das gepflegt haben. Und Diener. Und es gab von diesen Dienern eine Person, die sozusagen der Leiter war. Und dieser Leiter, der hat so in einen Beutel, drei Stücke gehabt, Holzstücke. Auf einem Holzstück stand, mein Gott befiehl mir, bei dem anderen verbiet mir, bei dritten Raphael, das bedeutet nichts. Und als jemand von diesen Leuten etwas tun wollte, das bedeutet angenommen, reisen, kaufen, verkaufen, heiraten und so weiter, der ging zu diesem Mann und er hat ihm gesagt, ja, ich habe dieses, und er hat ihm Geld gegeben oder der hat zum Beispiel Kamel mitgebracht und er hat ihm gesagt, schau mal, was die Götter sagen, was die Götzen hier sagen. Dann hat er das sozusagen, der hat ein Holz von diesen drei rausgenommen und der hat gesehen, wenn es stand, Amarani Rabbi, mein Gott hat mir befohlen, dann hat er ihm gesagt, tu das. Wenn nicht, dann tu das nicht und so weiter. Und das war bei ihnen so wie Glaube, dass sie immer die Götter fragen, was die Götter sagen, wenn sie etwas tun. Und das ist so ungefähr wie diese Horoskope. Wie Horoskope, was manche Leute heute machen. Bevor er etwas tut, dann sieht in Bildzeitung, was sein Horoskop ist. Da muss man ihm gratulieren. Bildleser mit Horoskop-Schirk. Möge Allah uns bewahren. Und manche Muslime glauben dran. Das ist das Schlimmste. Ja, ich habe hier eine Frage. Was meinst du, dass die Frau Rechte hat, aber alle anderen sagen, sie hat keine Rechte? Ja, ich meine damit, dass die Frau im Islam ihre Rechte hat und ihre Verpflichtungen hat. Und was die anderen sagen, ist für mich nicht maßgebend, weil die Leute sehr viel erzählen. Wenn jeder, der Tag ist lang, ja? Man sagt auf Deutsch, der Tag ist lang. Und weil der Tag lang ist, dann können die Leute viel erzählen. Und viele Leute erzählen viel. und sagen viel. Aber ist alles, was die Leute sagen, richtig? Das ist die Frage. Und wenn man die Frau im Islam sozusagen betrachten will, oder wenn man das wissen will, ob die Frau Rechte hat oder nicht, dann sollte man nur Vergleiche ziehen. Wir sind bereit, die Frau im Islam mit Frau im Christentum oder im Judentum oder bei Persen oder bei Griechen oder bei Römern oder bei anderen zu vergleichen, oder auch die muslimische Frau und die deutsche Frau zu vergleichen. Und dann sehen wir, welche Frau Rechte hat und welche Frau unterdrückt ist. Und ich bin mir sicher, dass die muslimische Frau überhaupt nicht unterdrückt ist und überhaupt nicht sozusagen vernachlässigt wird, sondern die Frau im Islam ist geehrt. Aber die Frau hier ist unterdrückt und die Gesellschaft unterdrückt die Frau. Und das können wir belegen und beweisen, wenn man natürlich diskutieren will. Aber dass man nur sagt, ja, die Leute erzählen und sagen, ach, das ist altmodisch und das kennen wir schon viel. Amerika und England haben, USA und England haben einen Krieg gegen Irak sozusagen angefangen mit einem Grund, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Und die haben die ganze Zeit davon erzählt. Und nach 2 Jahren hat Paul selber gesagt, wir haben gelogen. Deshalb erzählen genügt uns nicht. Wir haben auch in der Geschichte viel gelernt. Und wenn man sagt, die Frau im Islam hat keine Rechte, da sollte man uns sagen, inwieweit und in welchem Thema. Inwieweit und in welchem Thema. Dann sehen wir, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir glauben an Allah und Allah hat uns erschaffen und Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, der einzige Gott, hat das entschieden. Wir sagen, die Frau hat Seele und die ist wie der Mann. An-Nisa'u shaqa'iq al-Rijal, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, die Frauen sind die Paare und die sind die gleichen Paare wie die Männer. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Frau vor dem Islam dürfte nicht leben, aber nach dem Islam darf sie natürlich, sie muss leben und sie hat ihre Position und sie hat ihr Wort. Aber Maßstab in unserer Religion ist der Islam und nicht Gelüst folgen und nicht Interessenvertretung. Und nicht lügen und nicht betrügen. Frau für uns ist ein Mensch. Und das ist kein Gelüstobjekt. Das ist der Unterschied. Möge Allah uns bewahren und die muslimischen Frauen beschützen. Wenn man sagt, aber es gibt manche Frauen, die schlecht behandelt werden. Ja, das stimmt, aber das hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist ein Phänomen bei Menschen. Es gibt auch Männer, die schlecht behandelt werden. Es gibt auch Kinder, die schlecht behandelt werden. Es gibt auch eine Frau. War diese Frau, die ihre 5 Kinder getötet hat, war sie Muslim? Könnt ihr mir helfen, bitte? Die Frau, die ihre 5 Kinder getötet hat, war sie Muslim? Oder war kein Muslim? Ich denke, sie war kein Muslim, oder? Uff. Sie war Christin, denke ich. Ich denke Christin, ja. Und die Frau, die ihre Kinder sich und ihre Kinder frieren ließ, ja, die sind alle, die waren alle gefroren. War sie doch eine von einer Kirche, denke ich. Ja, die war keine Muslime, ha? Und der Polizist, der seine Frau getötet hat aus Eifersucht, war er Muslim? Habt ihr gehört, vor ein paar Tagen, ein Polizist hat seine Frau erschossen. War er Muslim? Nein, ha? Uff, das bedeutet, dass man aus Eifersucht oder sozusagen aus Ehregefühl أنا في خاطر تدسد من دم إسلام للستون ولد بوليتسيس دويتشا فا Aber das alles wird vergessen, weil manche Leute nur gegen den Islam sind. Und die wollen nur etwas gegen den Islam haben, egal auch was du erzählst. Übrigens, habt ihr von einem Priester gehört, der seine Tochter oder von einem... habt ihr von dem Pfarrer gehört, der seine Tochter getötet hat? Nein, nee, lass mal, Vergewaltigung ist normal in der Kirche. Aber wir reden jetzt von dem Pfarrer, der seine Tochter getötet hat mit einem Stuhl. Er hat sie mit einem Stuhl von hinten auf ihren Kopf geschlagen, weil sie gebetet hat. Sie war in Niederwerfen. Seine Tochter war Muslim geworden. Und weil seine Tochter Muslim geworden ist, der hat gesehen, sie betet und sie war in Niederwerfen. Der hat einen Stuhl genommen und auf ihren Kopf geschlagen. Ja, hier in Deutschland. Und neben Trier, liebe Brüder und Schwestern hier im Raum, neben Trier gab es, neben Trier, Stadt Trier, ja, Trier, gab es ein Christ, der eine Muslima, die ist aus Marokko, der hat sie geheiratet und der hat sie mit dem Hammer geschlagen, bis er sie getötet hat, weil sie gebetet hat. Wann war das? Das war voriges Jahr. Und ich war selber in Trier und die Brüder, die haben mich angerufen wegen Bestattung dieser Frau. Aber warum hat man nicht erzählt? Das erzählt man nicht. Und heute ist die Lieblings von Amerika in Pakistan getötet worden. Dann hat Bush dazu gesprochen, haben alle und jetzt, die sprechen alle, Benazir Bhutto. Ja, aber was ist mit den Kindern, die getötet werden, die Muslimen? Was ist mit den Mädchen, die jeden Tag bombardiert werden in Afghanistan? Was ist mit den irakischen Frauen, die vergewaltigt werden von den amerikanischen Soldaten? Wo bleiben die Menschenrechte? Wo bleiben die Frauenrechte? Ach, wo bleiben die Feministen? Warum sagen sie nicht? Ja, weil diese Muslime heißen. Nein, das ist kein Doppelmoral. Das ist falsch, Abu Jihad. Das ist kein Doppelmoral. Das ist Feindschaft gegen Islam. Die haben den Islam als Feind schon erklärt seit langer Zeit. Und ihre Großväter könnten den Islam nicht vernichten, aber die wollen das jetzt vernichten, egal wie. Und bevor damals Bush seine Soldaten nach Irak schickte, hat er erstmal die Missionare nach Irak geschickt. Doch, das wird aus religiösen Gründen gemacht. Das stimmt nicht. Bush selber hat gesagt, ich bin der Vertreter. Der hat selber gesagt, der ist der Vertreter Gottes auf dieser Erde, dass er die Erde reinigt und dass er diese Leute, die den richtigen Glauben nicht haben, dass er gegen sie. Ja? Alawiten sind keine Muslime. Wir stehen zu Alawiten, indem wir sagen, die sind keine Muslim. Warum? Weil sie behaupten, dass Ali Gott wäre, eine Gruppe von ihnen, und die andere Gruppe behauptet, dass Ali der Prophet sein sollte und nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, und wer das sagt, und die sagen, es gibt kein Fasten, und sie glauben nicht an den Koran, und sie sagen, es gibt kein Paradies, und deshalb, sie sind kein Muslim. Ja. Auf jeden Fall. Also Frage schickst du mir. Privat. Das stimmt nicht. Das sind alle Alawiten so. Wenn sie Muslime wären, dann müssen sie sagen, wir sind Muslime und die nennen sich keine Alawiten. Die sollten sich Muslime nennen. Ja. Doch Ich kenne Aleviten sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich habe in ihre Bücher gelesen. Und ich weiß, was sie sagen. Und ich habe das studiert. Und wir sind hier kein Chatraum. Wir sind Unterrichtsraum. Das heißt, wenn ich hier unterrichte, dann habe ich das gelernt. Verstehst du? Und wenn du sagst, du bist nicht von diesen Leuten, dann sag, ich bin Muslim, ich bin kein Alawit. Aber wieso willst du Alawit? Ich kenne einen Alawit, der heißt Cem Özdemir. Ich kenne ihn. Cem. Cem, Cem. Cemia, Ceminyutren. Der mit den Augen bewegt. Möge Allah uns bewahren. Cem Özdemir ist mir übel. Ich bin Muslim. Doch, ich nenne mich Muslim. Ich sage nicht Sunnit und Alawit. Und wenn ich sage Sunni, der Prophet hat das gesagt, nicht ich. Egal, die können auch Klage gegen FDR auch oder FDP machen, das ist ihre Sache. Aber diese Leute, die sind keine Muslime. Und die selber, die behaupten das und die wollen nicht mit den Muslimen was zu tun haben. Weil die Alawiten behaupten, Ali wäre Gott, das ist eine Gruppe von ihnen. Die andere Gruppe behaupten, ja, die andere Gruppe behaupten, Ali musste der Prophet sein, nicht der Prophet. Sie fasten kein Ramadan. Sie sind Batiniten. Ja? Sie sind Batiniten. Bleib auf jeden Fall. Ich habe eine wichtige Frage wegen Beten. Und zwar, ein älterer Jetzt machen wir die Fragen weiter. Wenn man Fragen hat, dann bitte an mich privat schicken. Jede Frage, die im Hauptfenster geschrieben wird, wird nochmal vernachlässigt. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ja? Nee. Ich mache noch diese Fragen, die ich habe, und dann gehe ich. Ich hab viel zu tun. Morgen, Barakallahu fikum, machen wir keinen Unterricht. Aufpassen, liebe Brüder und Schwestern. Morgen machen wir keinen Unterricht. Wir haben ein Seminar in Holland. Wir haben ein Seminar in Holland, das ist auf Arabisch. Und ich werde dort Vorträge halten. Ich werde dort Vorträge halten. Deshalb bin ich nicht da. Deshalb, Barakallahu fikum, Freitag, Samstag, Sonntag, vielleicht haben wir keinen Unterricht in dieser Zeit. Aber Abu Jamal, bi'ithni ta'ala, wird das machen. Das wird der Unterricht hier haben, inshallah. Träume werde ich jetzt nicht beantworten. Schwarzkümmelöl bei einer Grippe, wie kann ich das einnehmen? Du nimmst Schwarzkümmelöl und Honig und du trinkst das. Du kannst Löffel, großen Löffel dreimal nehmen. Dreimal nehmen, großen Löffel. Mit Schwarzkümmelöl und Ding. طيب. War der Al-Mi'raj vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Traum oder eine Realität? So viel ich weiß, es ist eine Meinung Verschiedenheit zwischen den Gelehrten. Das stimmt nicht, es gibt keine Meinung Verschiedenheit. Bei den Gelehrten von Ahl Sunnah und Jama'a, das war in Ruh und in Jasad, das war Realität, das war kein Traum. Das wird die Himmelreise, Barakallahu fikum, von unserem Propheten, war Realität und das war Körper und Seele zusammen. Das war kein Traum. Und diese Meinungsverschiedenheit gibt es nicht eigentlich. Nicht jede Meinung heißt automatisch Meinungsverschiedenheit. Meinungsverschiedenheit heißt, wenn die Gelehrten, die das gesagt haben, sozusagen Beweise holen und wenn diese Meinungsverschiedenheit zu bestätigen ist. Aber in diesem Fall, das ist überhaupt nicht zu bestätigen, weil die Beweise klar sind. Im Koran und in der Sunna. Ich habe eine wichtige Frage wegen Beten. Und zwar, ein alterer Mann will beten, aber er kann nicht, weil er pupsen muss. Also gesundheitsbedingt. Und immer, wenn er Al-Wudu nimmt, was soll er machen? Der soll beten, wenn er auch, der macht vor dem Gebet Wudu. Und wenn er auch pupst, dann soll er weiter. Das heißt, wenn er Luft ablässt, dann muss er weiter beten, kein Problem. Und während des Gebetes, wenn er auch noch Luft ablässt, dann soll er weiter beten, kein Problem. Aber vor jedem Gebet macht er Wudu. Vor jedem Gebet macht er Wudu und betet er normal. Auch wenn er sozusagen, weil das, das heißt As-Salas und das kann man, kein Problem. Wird Seminar aus Holland im Internet übertragen? Eventuell ja. Eventuell ja, aber ich weiß nicht genau. Bezüglich Luftlassen oder Barakalofikum, Urintropfen, und das ist das Gleiche wie die Frau, die eine Blutung hat, natürliche Blutung hat. Oder wie der Mann, der immer diese transparente Lustflüssigkeit hat. Der Prophet hat dann befohlen, dass man Wudu macht und dann man weiter betet, wenn auch man so weiter Barakallahu fikum hat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Was ist mit Hussein Karbala? Das meinst du? Was ist mit Hussein in Karbala? Ja, was ist mit ihm? Hussein Radwanallah alayhi ist der Führer der Jugendlichen mit seinem Bruder im Paradies, mit Al-Hassan Radwanallah alayhi. Und die sind Sahaba, die sind Gefährten von unserem Propheten und die sind seine Enkelkinder Radwanallah alayhi. Und ein Muslim muss sie lieben. Ja, aber was ist mit ihm? Was mit Hussein? Al-Hussein hat kein Grab in Karbala, das stimmt nicht. In Karbala ist nicht das Grab von Al-Hussein. Das ist gelogen. Und alles, was in Karbala gemacht wird, das ist Schirk, wal-Iyadu Billah. Übrigens, die stellen jetzt in Muharram ein Kaaba dort, wisst ihr? Wissen die Brüder und Schwestern, dass die Schia zu Muharram eine Kaaba, ein schwarzes Haus in Karbala stellen? Und die machen Tawaf um dieses Haus? Die Bilder sind im Internet genug. Die Bilder sind im Internet genug, wie sie das machen. Möge Allah uns bewahren. Ja. Schreib nur Kaaba von Shia in Karbala. Dann kannst du das finden. Zusatzfrage zu Lusttropfen. Wenn man es bemerkt, muss man Rüssel nehmen und die Gebete, die man verrichtet hat, wiederholen. Das war nicht so. Das war nicht so. Pass auf, Achi. Die Frage war, ein Mann, der krank ist, der kann sich nicht halten. Der kann sich nicht kontrollieren. Aber wenn du das kontrollierst und du merkst, dass du Lusttropfen hast, dann musst du dein Wudu wiederholen. Dann musst du dein Wudu. Wenn das Mani ist, wenn das Samenguss ist, dann muss man Rüssel nehmen. Aber normalerweise ist das nicht der Fall. Das ist am meisten Mali. Und das ist diese transparente Flüssigkeit. Man macht nur Wudu. Man wäscht die Geschlechtsteile und man macht Wudu. Barakallahu fik. Und er verrichtet das Gebet nochmal. Aber wenn das immer Madi hat, dann kein Problem. Der macht vor dem Gebet Wudu und dann macht er Gebet. Wenn er auch während des Gebetes dann diese Lustflüssigkeit hat, transparente Flüssigkeit Madi, dann macht er das Gebet weiter, weil der Prophet das gesagt hat. Wie ist zu Adhan gekommen, so viel ich weiß, war es ein Traum von einem Sahabi, weil am Anfang wollten sie eine Glocke nehmen. Al-Adhan, das bedeutet unser Ruf zum Gebet, war das so, liebe Brüder und Schwestern. Die Sahaba, die haben sich immer gesammelt für das Gebet. Die Sahaba haben sich immer gesammelt zum Gebet, ja. Und die haben auf das Gebet gewartet. Die haben auf das Gebet gewartet. Und einmal haben sie zum Propheten gesagt, oh Prophet, wie ist das, wenn wir Horn nehmen, wie die Juden? Der Prophet sagte, nein, die Juden machen das, dann machen wir nicht. Die haben gesagt, okay, warum nehmen wir nicht Glocken, wie die Christen? Der Prophet sagte, nein. Dann kam Abdullah ibn Zayd, Abdullah ibn Zayd heißt er. Der hat gesagt, oh Prophet, ich habe geträumt, dass jemand zu mir gekommen ist, der hat mir gesagt, wenn du zum Gebet aufstehst, dann rufst du und sagst du, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Der Prophet hat gesagt, bring das Bilal bei. Das war Traum. Der hat ihm gesagt, bring das Bilal bei. Weil Bilal schönere Stimme hat. Als Umar ibn al-Khattab das hörte, der kam auch, der hat gesagt, ich habe das Gleiche geträumt. Das heißt nicht Traum hier, möge Allah dich bewahren und segnen. Das heißt, es gab eine Bestätigung vom Propheten. Und weil der Prophet das bestätigt hat, haben wir das angenommen. Nicht weil das Traum war. Aufpassen, hätte der Prophet das nicht bestätigt, hätten wir das nicht angenommen. Aber weil der Prophet das bestätigt hat, dann ist das Religion geworden. Ohne Bestätigung, das wird ein Traum, ist keine Religion, außer vom Propheten. Wenn der Prophet träumt, ist Religion. Aber weil hier der Sahabi kam zum Propheten, er hat ihm gesagt, ich habe davon geträumt. Und der Prophet hat gesagt, ja, wir nehmen an. Dann ist das die Bestätigung und dann ist das Sunnah geworden. Das ist Religion dann geworden, weil der Prophet sozusagen angenommen hat. Aufpassen in diesem Zusammenhang, okay? Nicht, dass manche Leute zu euch kommen und sagen, ja, ich habe geträumt, dann ist das Religion. Wie die Sufis. Sufisch. Ich kenne einen Hadith, da wo ein Mann zum Propheten kommt und fragt, wo sein Vater ist. Mohammed sagt, in der Hölle. Der Mann dreht sich um und geht weg. Der Prophet sagte, mein Vater, dein Vater ist in der Hölle. Ist das, ja, was ist das? Ja, das stimmt. Das Hadith ist sahih. Das Hadith ist sahih. Der Prophet sagt, mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Mein Vater und sein Vater sind in der Hölle. Mit Sicherheit ist das authentische Hadith. Ja. Und? Manche Leute sagen, ja, wie? Der Vater vom Propheten. Subhanallah. Der Vater von Abraham. Der Sohn von Nuh. Der Onkel, zwei Onkel vom Propheten. Und? Wir sind kein Schia. Möge Allah uns bewahren. Darf man Krawatte tragen? Nein. Ich finde Krawatte, wie die Gelehrten gesagt haben, eine Nachmachung für die Kuffar. Weil wir sowas nicht kennen als Muslime. Deshalb sollte man das nicht tragen. Wallahu a'lam. Amin. Ich verliere so oft mein Wudu durch Luft im Gebet. Was soll ich machen, das Gleiche, was ich genau gesagt habe. Subhanallah, vorhin habe ich das erwähnt doch. Ich habe diese Frage beantwortet. Du machst das so. Du wäschst dich vor dem Gebet. Du machst Wudu vor dem Gebet. Und dann betest du. Wenn du auch Luft verlierst, dann machst du dein Gebet weiter. Wenn das eine Krankheit bei dir ist. Wenn nicht, dann ist das anders. Ja? Wenn nicht, dann ist das anders. Barakallahu fik. Aber wenn das Krankheit ist, das ist kein Problem. Darf man in der Nacht Gebet Koran auch laut rezitieren oder nur leise? Natürlich, du darfst das laut rezitieren. In Ramadan beten wir Tarawih. Und Tarawih ist Nachtgebet eigentlich. Im Ramadan beten wir Tarawih. Und Tarawih ist das Nachtgebet. Und du kannst das mit Sicherheit laut rezitieren. Wenn du willst, auch kannst du leise rezitieren. Aber wenn du laut rezitieren willst, bitteschön. Aber nicht, dass du Probleme mit deiner Frau dann bekommst. Ach, aufpassen. Sag dir, du lässt mich nicht schlafen und so. Dann kannst du leise machen, ein bisschen, kein Problem. Einige beten vor Jumu'ah 4 Raka'a Sunnah. Gibt es einen Beweis, dass den genau Gegenteil Beweis? Gibt es einen Beweis, dass man nur 2 Raka'a betet und dann 4 Sunnah? Vor Jumu'ah gibt es kein Sunnah-Gebet. Und derjenige, der behauptet, dass vor Jumu'ah Sunnah-Gebet ist, der muss uns den Beweis, den authentischen, Entschuldigung, den authentischen Beweis holen. Und es gibt keinen authentischen Beweis, dass man vor Jumu'ah was betet. Du kannst vor Jumu'ah, wie du willst, beten. Also 2, 4, 8, 50, kein Problem. Aber dass man sagt, das ist die Sunnah vor Jumu'ah, das stimmt nicht. Das stimmt nicht in diesem Zusammenhang. Woher haben diese Leute das genommen? Aus einem Da'if Hadith. Und zweitens, die haben gesagt, Jumu'ah ersetzt Zuhur. Jumu'ah ersetzt Mittaggebet, haben sie gesagt. Und weil vor Mittaggebet wir beten immer 4 Raka'a Sunnah, dann haben sie gesagt, wir beten vor Jumu'ah Sunnah. Aber es gibt für Jumu'ah nicht, kein Sunnah. Es gibt nur ein Hadith, was authentisch ist. Der Prophet sagt, wer kommt zu Jumu'ah und der betet so viel Allah subhanahu wa ta'ala ihn ermöglicht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die früheren Sünden sozusagen verzeihen. Das heißt, so viel Allah dir ermöglicht. Das heißt nicht, dass man sagt 4 oder 6. Du kannst 2 beten, du kannst 4 beten, du kannst 8 beten, aber du darfst das nicht bestimmen auf eine Zahl. Darf eine Frau ihren leichten Damenbart entfernen? Die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen dazu getroffen. Manche sagen, auf gar keinen Fall, weil die sagen, das ist An-Nams. Und andere, wie Al-Imam al-Nawawi und andere Gelehrten, die sagen, es ist kein Problem, weil die Frau Frau ist und die darf nicht wie ein Mann aussehen. Und aus diesem Grund sagen sie, es ist hier erlaubt. Und Allah Ta'ala a'la wa a'lam, das ist gute Ansicht von Al-Imam al-Nawawi. Wenn die Frau so viel Haare hat, wie Schnurrbart oder wie Bart, dann kann sie das entfernen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sie kann das machen. Der Prophet Muhammad